Fleisch und das andere frisches Blut. Wofür soll ich dich lieben? Wozu so dich respektieren? Wenn ich irgendwem vertraue, kann ich dabei nur verlieren. Man will uns nur benutzen, es ist eine Falle. Ich bin kein Rassist, ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle!